WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, Freitagnacht, das ist eine freie Themennacht. Also ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. 0800 220 50 50, egal über welches Thema. Oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist heißt Heike und ist, ja, hallo. Und ist 0 Jahre alt, steht hier. Das ist aber was ganz Besonderes. Hallo Heike, wie alt bist du? 39. Hm? Weswegen hast du angerufen? Ich habe vergangenen Freitag von meiner Tochter im Zimmer einen Abschiedsbrief gefunden, in dem sie beschreibt, dass sie ihr Leben so nicht mehr erträgt. Der Brief war vom 22. Juli und es ist jetzt doch einige Zeit vergangen und ich jetzt einfach nicht wissen, was ich weiß jetzt einfach nicht, was ich machen soll. Aber deine Tochter lebt? Ja. Ja. Wie alt ist die Tochter? 13. Mhm. Ist das ein längerer Brief? Ja. Sie hat es bestimmt ein bisschen näher erklärt, warum sie das Leben nicht mehr erträgt. Ja, was sind die Gründe? Dass sie in der Grundschule wurde sie gemobbt von einer Jugendgang. Damals haben wir wohl gemerkt, dass was nicht stimmt. Wir haben uns dann auch eingeschaltet in der Grundschule. Dann dachten wir, es ist wieder besser. Mhm. Dann stand ja der Schulwechsel an zur 5. Klasse. Wir haben sie auf eine Schule getan, wo sie keinerlei Berührungspunkte mehr mit alten Schulkameraden hat. Ja. Dann haben wir gedacht, okay, Neuanfang, perfekt. Und sie hat dann geschrieben, aber es ging dort weiter. Sie wurde wieder zum Opfer von einer Schulkameradin. Mhm. Und sie erträgt es einfach nicht mehr, dass sie immer gemobbt wird. Und ja. Davon hat sie dir nie etwas erzählt? Nein. Nein. Und das heißt, die Hauptproblematik ist die Schule? Ja. Oder hat sie sonst irgendwie eine andere Andeutung noch gemacht? Nein. Nein. Nichts vom Elternhaus, nichts von irgendwelchen anderen. Es geht, also der Mittelpunkt von dem Ganzen muss wohl in der Schule liegen. Mhm. Jetzt sag mir bitte noch etwas Näheres zu diesem Brief. Du sagst, du hast den gefunden. Wo hast du den gefunden? Beim Abstauben im Zimmer habe ich eine Schublade geöffnet, da lag er oben drauf und ich habe nur das Wort Beerdigung gelesen. Ah, und daraufhin habe ich das rausgezogen. Es war dann eben dieser Brief und ein Zettel mit einem Pfeil, wo drauf stand, sie möchte dieses Kleid zu ihrer Beerdigung tragen. Gott, das ist natürlich ein Schock, wenn man das als Mutter liest. Ja, richtig. Aber du hast natürlich jetzt in gewisser Weise einen Vertrauensbruch begangen, nämlich du hast in ihrer wahrscheinlich privaten Schublade etwas herausgeholt. Das ist richtig und deswegen bin ich natürlich ja im Zwiespalt. Hast du den Brief genau dort wieder hingelegt, wie er gelegen hat? Ja, ich habe ihn aber vorher fotokopiert. Mhm. Weil ich nicht weiß eben, wie ich mit der Situation umgehen soll und sollte ich irgendwas, nähere Informationen oder so benötigen, deswegen habe ich mir den fotokopiert. Ja, gut, das kann man aufgrund deiner Sorge ja auch verstehen, aber du hast ihn wieder zurückgelegt, das Ganze war jetzt letzte Woche Freitag. Hast du jetzt seit, also es ist eine Woche her, hast du seit letzten Freitag irgendwie versucht, das Gespräch mit ihr zu suchen und vorsichtig, ohne zu verraten, dass du den Brief gesehen hast, vorsichtig irgendwie was zu erfragen? Ich habe sie natürlich gefragt, wie war es in der Schule oder gibt es Probleme oder so, aber sie verneint es und sie sagt, ihr geht's gut. Sie macht inzwischen, also vor den Sommerferien war es so, dass sie sehr deprimiert gewirkt hat. Mhm. Es gab auch Probleme in der Schule, es gab Leistungsabfall und ja. Mhm. Und das ist jetzt meiner Meinung nach wieder besser. Ja, du kennst ja deine Tochter. Spielt sie dir was vor oder hat sich... Nein, du glaubst, die Situation hat sich wirklich verbessert. Ja. Nun kommt mir gerade noch eine Idee. Kann es vielleicht sein, dass sie sogar wollte, dass du diesen Brief findest? Bin ich mir nicht sicher. Kann ich weder so noch so sagen. Nochmal gefragt, konnte das wirklich passieren, indem man die Schublade aufmacht, dass man ihn sofort sieht? Ja. Oder musstest du richtig wühlen in der Schublade? Nein, nein. Er lag obendrauf in der Schublade obendrauf. Mhm. Das heißt, das kann durchaus geschehen, dass man mal, dass du irgendwas vielleicht in die Schublade hättest legen wollen, machst die Schublade auf und dann siehst du das. Ja. Ich frage das so genau, ob du ihr das vielleicht nicht doch erzählen könntest. Nämlich genau mit dieser Variante, dass du nicht in ihren Sachen wühlst, und das würdest du ja hoffentlich auch nie tun. Aber dass das mehr oder weniger ein Zufall war, dass du warum hast du die Lade eigentlich aufgemacht? Zum Abstauben vom oberen Rand. Ach so. Nur aus dem Grund. Ja gut, dann kann man da hat man ja wirklich eine plausible Erklärung. Ja. Ich würde in ihre Sachen nie rumwühlen und ich würde auch nichts von ihr lesen, was mich nichts angeht. Was glaubst du, wie sie auf so etwas reagiert, wenn du da diesen Brief gelesen hast? Sehr verschlossen, denke ich. Auch wenn du ihr sagst, also es war jetzt kein gezieltes Wühlen in deinen Unterlagen, sondern ein Zufall, dass ich das gesehen habe und ich mache mir jetzt große Sorgen. Sag du mir doch bitte offen und ehrlich alles und wir versuchen es gemeinsam zu lösen. Wenn du so mit ihr sprechen würdest, würdest du sie erreichen? Nee, glaube ich nicht. Aber in der alten Schule hat sie doch gesprochen. Ja, aber wohl nicht alles. Und auch nicht, wie schlimm es eigentlich war. Also sie hat nichts erzählt von wegen, dass sie gequält hätten oder so, sondern sie hat nur gesagt, na, der ärgert mich. Oder ich sehe heulend von der Schule heimkommen oder mit Kopf- und Bauchschmerzen und dann bin ich natürlich auch alarmiert gewesen. Ja. Und habe dann nachgehakt, auch bei den Lehrern nachgehakt. Bei den jetzigen Lehrern hast du noch nicht nachgehakt, ob da irgendjemand Nur bei der Beratungslehrerin der Schule. Und die hat gemeint, es besteht im Moment keine akute Gefahr, weil sie macht ja schon wieder Pläne für Training und Skiausfahrt und so. Wobei mich das aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich beruhigt. Warum? Ja, weil ich denke, welche Situation muss kommen, dass sie wieder so weit ist? Ich verstehe das. Und mich würde so ein Brief wirklich auch beunruhigen. Und ich würde das tust du ja auch an deiner Stelle überlegen, was kann ich tun, damit ich bloß jetzt keinen Fehler mache und nicht irgendetwas Schlimmes passiert. Mhm. Also meine Intuition sagt mir, meine Psychologin kann dir sicher gleich auch noch ihre Meinung sagen, dass du sie darauf ansprechen solltest. Du hast ja wirklich nichts Schlimmes gemacht. Du hast Staub gewischt. Ich kann es mir nicht genau so vorstellen, warum man dann die Schublade aufmacht, du kannst ihr das ja erklären. Ja. So. Und dann, ist sie das einzige Kind? Ja. Lebst du alleine mit der Tochter? Nein, ich bin verheiratet und eben sie ist unsere einzige. Ja. Und wie ist das Verhältnis zum Vater? Sie ist eigentlich ziemlich oft genervt von ihm. Mhm. Aber dann wiederum gehen sie doch gerne zusammen zum Inliner fahren und zum Skifahren. Da haben sie schon Gemeinsamkeiten. Würdest du denn dennoch sagen, dass du, wenn du die nähere Person bist, an ihr dran, Hast du denn mit deinem Mann auch darüber gesprochen? Ja, habe ich. Was sagt er? Er ist natürlich sehr betroffen und weiß eigentlich auch nicht so richtig, was man da machen kann. Also Heike, wie gesagt, wenn ich du wäre, ich würde sie ansprechen. Eben mit genau dieser Erklärung und auch dem starken Unterstreichen, dass du niemals in ihren Sachen wühlen würdest und dass du dir einfach Sorgen machst und dass sie dir doch bitte einfach alles erzählt, was versuch's doch einfach mal. Biete ihr doch mal diese Brücke an. Was dann geschieht, weiß man nicht. Sie ist ja auch wirklich in einem äußerst schwierigen Alter, wo man vielleicht in dem einen Monat so drauf ist und einen Monat später schon wieder ganz anders drauf ist. Ja. Das ist meine intuitive Meinung. Jetzt möchte ich aber sehr gerne noch meine Psychologin Magdalena hinzuziehen, die das Gespräch mitgehört hat und die dir dann auch noch ihre Einschätzung sagen kann. Verbleiben wir so, Heike? Ja, okay. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank. Alles Gute für dich und deine Familie. Ja. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Michael, 44, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen, ich grüße dich. Hallo, Michael. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich hatte schon ganz lange deine Sendung nicht mehr geguckt und gestern Abend habe ich mal eingeschaltet, da kam das Thema abartig. Ja, das hatten wir als Themenschwerpunkt diese Woche und das zog sich noch so ein bisschen auch nach in die gestrige Sendung rein. Ja, im Prinzip fühlte ich mich da gar nicht so aufgehoben, aber durch Zufall hat ein Freund von mir gesagt, was du da machst, ist doch abartig. Und da möchte ich auch gerne mal Stellung zu beziehen. Also er meinte dich, was du machst, Michael, ist abartig. Ganz genau. Was meinte er? Also ich bin, wie gesagt, ich bin 44 Jahre, wohne im schönen Ruhrgebiet und kam vor einigen Jahren dazu, Kampfsportler zu betreuen. Mhm. Bin halt vom Beruf her Physiotherapeut und Sportbetreuung war schon immer so mein Steckenpferd gewesen. Also da ging es in erster Linie damals um Fußballer, American Footballer und so weiter. Ja. Ich habe auch in meiner Ausbildung einige Praktiken gemacht, auch mal bei Schalke und so reingeschnuppert. Mhm. Aber meine Liebe zum Kampfsport, die war schon als früher Jugendlicher, also als ich noch ein bisschen jugendlich war, war die schon geweckt durch einige Aktionen, wo ich selber mal versucht habe, mit dem Boxen anzufangen und so. Mhm. Das hat aber nicht so hingehauen. Was heißt denn Kampfsportler betreuen? Was genau machst du? Ja, also man sagt also zu den Leuten, wie wir jetzt auch in der Ringecke stehen, die nennt man halt Cutman, also auf Englisch. Nicht jetzt auf Deutsch jetzt irgendwie K-A-T geschrieben, sondern C-U-T, wie der Cut, also der englische Schnitt oder die offene Wunde halt. Ja, ich kenne das vom Boxen her. Ja, ganz genau. Ja. Und da hast du auch den richtigen angesprochen, weil einer der bekanntesten Cutmen weltweit wird wohl Jacob Stitch Duran sein, also die nennen ihn alle Stitch. Mhm. Und der steht halt beim Wladimir und beim Vitali Klitschko in der Ecke und betreut die. So, das sind nämlich die Leute, wenn die Jungs so richtig einen in die an die Birne kriegen und haben aufgeplatzte Wunden, dann werden diese Wunden von diesen Männern zugetackert. Mal so ganz plump erklärt. Also zugetackert ist jetzt lustig, da muss ich leicht schmunzeln, verzeiht mir bitte. Ja. Also es mag wirklich Leute geben, die es mal versucht haben, aber in diese Schiene passe ich nicht rein, weil ich habe auch eine fundierte medizinische Ausbildung. Ah, im Klartext, aber du machst sowas. Ich mache sowas, genau. Beim Boxen? Beim Boxen, beim MMA. MMA ist ja jetzt eine wachsende Sportart in Deutschland. Erklärst du es kurz? Ja, MMA, wo viele Leute dann halt sagen, das sind die verrückten Käfigkämpfer, wo ohne Regeln blutig aufeinander draufgeschlagen wird und so weiter. Mhm. Das ist das große Vorteil. Mhm. Die Fakt ist aber, dass es ganz anders aussieht. Wir haben wirklich ein sehr gutes Regelwerk. Also da kann jeder jederzeit auf den Boden klopfen, ist der Kampf vorbei. Ja. Jederzeit kann der Ringrichter sagen, der Kampf ist vorbei. Oder das eigene Trainerteam kann auch das Handtuch schmeißen, dann ist der Kampf auch vorbei. Okay, lass uns über deine Arbeit und deine Aufgabe sprechen. Okay. Wir nehmen also an, bleiben wir beim Boxen. Boxen kennen die meisten Leute. Ja, okay. Beim Boxen verletzt sich jemand wirklich an der Nase oder an der Wange. Extrem oder hat eine klaffende Wunde. Dann kommst du ins Spiel. Was machst du? Also in erster Linie gehe ich natürlich in den Rundenpausen hoch. Wir haben genau 60 Sekunden Zeit, um diese Wunde zu behandeln. Aber in den 60 Sekunden musst du alles machen. Du musst die Wunde behandeln, Schwellung, eventuell hat er noch Nasenbluten oder irgendwas anderes liegt an. Also du hast wirklich in 60 Sekunden Zeit, die Leute komplett wieder, wie man so schön sagt, zusammenzuflicken. Was ja eine extrem kurze Zeit ist. Ganz genau, ist wirklich sehr kurz. Ja. Da ist man auch ziemlich unter Stress. Und versucht natürlich in den 60 Sekunden ein kleines Wunder zu bewirken, was nicht immer klappt. Ne? So hat man auch seine kleinen Geheimnisse, die da ein bisschen in jeder so in seiner eigenen Trickkiste hat. Aber ich habe es ja gerade so, ich habe es ja flapsig gesagt mit dem Tackern, aber nehmen wir mal, jemand hat wirklich eine klaffende Wunde an der Wange. Was machst du denn dann in diesen 60 Sekunden, damit der weiter boxen kann? Also meistens, wenn diese Wunden sehr groß sind, guckt auch sowieso immer der Ringarzt drauf, der letztendlich auch die Entscheidungsgewalt hat, ob der Kampf weitergeht oder nicht. Mhm. Ja? Aber ich im Prinzip gehe meistens nach denselben Methoden vor. Ich habe also sterilisierte Wattestäbchen, ja, die auch relativ groß und dick sind. Die presse ich dann in die Wunde rein. Ich habe auch ein Material, was auf Naturbasis ist. Das wird auf einer Braunalge hergestellt. Mhm. Das verhindert halt, dass das Blut weiter, also dass das Blut wird sofort in so eine Art Gier verwandelt, dass es nicht mehr weiter aus der Wunde laufen würde. Das wird auch teilweise noch mit Adrenalin behandelt heutzutage. Mhm. Also das ist dann bei mir ganz selten, wenn der Ringarzt jetzt drauf besteht oder so. Aber ich bin von dem Adrenalin eigentlich ziemlich weg. Also du nähst da nicht irgendetwas, oder? Nein, darfst du auch gar das nicht. Das darfst du nicht. Also das würde auch nichts bringen. Wenn du eine Naht da schnell machst, und dann würde der Kampf weitergehen. und er bekommt einen neuen Schlag drauf, dann würde die Wunde ja weiter aufplatzen und die Verletzung viel schlimmer werden. Was war denn bisher, wie viele Jahre machst du dieses jetzt, genau dieses schon? Also ich bin jetzt offiziell als Cutman, irgendwann hat mich mal einer getauft, war ich auf einer Veranstaltung in Eifel, wo ich dann gerufen wurde, hey Cutman, komm mal her, guck dir mal die Nase an. Und das sind jetzt 5 Jahre her, dass ich professionell mache. Gut, 5 Jahre ist eine lange Zeit, da hast du viel gesehen und viel erfahren. Was war die schlimmste Verletzung, die du bisher da erlebt hast? Also es gibt ja in Deutschland auch viele Events momentan, auch aus dem MMA-Bereich. Und da war halt eine Wunde dabei, wo mein Kollege jetzt selbst behandelt hat. Ich war in einer anderen Ecke, wir machen das immer zu zweit, bin dann aber rüber, hab geholfen. Da war halt der Nasenknochen zu sehen und oben war die Augenbraue so aufgeplatzt, dass man eine kleine Vene aus dem Schläfenbereich sehen konnte. Und es hat ziemlich stark geblutet. Das war bisher so die schlimmste Verletzung, die ich selber gesehen habe. Und aber auf Person... Bildern und in Büchern habe ich ganz andere und viel schlimmere Sachen gesehen. Was denn zum Beispiel? Ja, da sind wirklich teilweise die Augen schon ein Stückchen rausgeschossen oder so dicke Schwellungen, dass die Augen komplett zu waren. Oder halt ein Cut, auch der Klitschko hatte auch mal damals gegen Lennox Lewis, glaube ich, in dem Kampf, hatte einen Cut, wo oben wirklich die Augen schon fast von den Lidern getrennt waren. Das war schon nicht mehr vertretbar, meines Erachtens nach. Aber in der Regel boxen die Jungs dann weiter, wenn die sowas haben. Es kommt drauf an, wenn der Ringarzt halt sagt, jetzt ist Schluss, dann ist auch Schluss. Ja, ja. Braucht man dafür nicht eigentlich auch noch eine Sanitäterausbildung? Zum einen machen wir das im Rahmen unserer Ausbildung zum Physiotherapeuten. Andererseits habe ich diese Ausbildung. Und dann kommt noch hinzu, dass dort auch noch Sanitäter und Ärzte bei jedem Event zwingend vorhanden sind. Also wenn du hier was piepsen hörst, das sind unsere Vögel. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Ja, ja. Also du bist gerade so der Erste, der dran ist. Und wenn es dann zu kompliziert wird, dann kommt ein Arzt oder jemand anders noch. Ich gucke erst und... wenn der Arzt schon Lunte gerochen hat, wir versuchen natürlich erstmal unsere ganze Kunst anzuwenden. Ja, ja. Aber wenn der Arzt Lunte gerochen hat und kommt hoch und dann macht er diese typische Bewegung mit beiden Händen vorm Gesicht, dann ist vorbei. Ja. Da kannst du nichts machen. Wie? Ist auch vernünftig. Es geht ja immer um die Gesundheit der Kämpfer und dafür sind wir auch da. Wie ist das denn überhaupt? Du hast es gerade gesagt, wenn irgendwie so gekämpft wird, dass die Augen zugeschwollen sind und die wollen dann doch noch weiter kämpfen. Gibt es da irgendein Mittel, dass man die Augen wieder aufkriegt? Du sprichst auf diesen Rocky Balboa-Film an. Nee, ich spreche nicht. Ich frage dich jetzt. Nee, wirklich nicht. Das ist die Frage, die jeder den... Nee, wirklich nicht. Ich frage einfach so, weil ich mir gerade vorstelle, wie das dann geht. Deshalb frage ich nicht. Erzähl mal. Nee, das ist die typische Szene aus dem Rocky Balboa-Film, wo halt Rocky die Augen so extrem geschwollen zu hat, dass jemand mit einem Skalpell kommt und die Sache aufschneidet, damit er wieder sehen kann. Das habe ich alles vergessen, das ist so lange her. Okay. Ja, das machen wir nicht. Wir behandeln das klassisch, also wir benutzen professionelle Kühleisen dafür und die werden halt mit Druck auf die Schwellung gelegt, beziehungsweise gepresst. Es gibt auch Leute, wo man sieht, dass die versuchen, diese Schwellung wegzumassieren. Das ist aber Blödsinn, weil dadurch wird die Schwellung immer schlimmer. Also man hält halt ein kaltes Kühleisen auf die Stelle und mit ein bisschen Druck versucht man halt, die Schwellung zu verhindern. Nun wirken ja diese Boxer immer so als der Inbegriff der Männlichkeit. Du kennst die ja dann besser, wie die vorher, nachher, vielleicht auch während des Kampfes, was man so im Fernsehen gar nicht mitbekommt. Sind die auch ein bisschen weinerlich manchmal und zimperlich? Natürlich, sind alles nur Menschen, ja. Und du wirst kaum glauben, dass gerade in der Kampfsportszene fühle ich mich besonders wohl, weil ich habe selten so viel Kameradschaft und Freundschaftlichkeit erlebt wie bei diesen Leuten. Du wirst aufgenommen wie ein Freund und gerade wenn du solche Sachen machst wie ich, dann hast du auch einen hohen Stellenwert bei denen, also ein großes Ansehen. Deswegen wundert es mich, Michael, wenn du das so erklärst jetzt, und das ist ja auch schlüssig erklärt, das muss ja auch jemand dann machen, warum glaubst du, dass das abartig ist? Ich finde das nicht abartig, warum glaubst du das? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es glaube. Ach so, weil Freund hat es gesagt. Ich dachte, du würdest das fast auch schon so denken. Nein, ein Freund von mir hat gesagt, das hat er ist abartig, was ich da mache, weil ich habe viel mit Schweiß, mit Blut. Naja, gut. Und manchmal bekommt man das Blut auch ins Gesicht oder sonst wo. Ich benutze ja immer auch Schutzhandschuhe und alles Mögliche. Das passiert dem Chirurgen auch. Ja, klar, natürlich. Aber wir versuchen uns schon natürlich zu schützen durch eben Latexhandschuhe. wir werden auch nach jedem Kämpfer, wenn wir den wechseln, werden die auch gewechselt, da werden die Hände wieder neu sterilisiert. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Urteil entsteht, wenn man generell diesen Sportarten skeptisch gegenübersteht. Dann kann man sich auch zu seinem Urteil kommen, dass das Ganze ist abartig und dann ist es auch noch abartig, jemanden da in Kürze in dieser Art und Weise zu verarzten. So erkläre ich es mir. Ja gut, vielleicht denken andere so, ne? Aber ja. Im Prinzip ist es wirklich so, dass wir versuchen natürlich diese ganzen Vorurteile erstmal abzubauen. Mhm. Das ist nicht so einfach, weil die Leute sehen in erster Linie erstmal Blut. Dann sehen die, wenn jemand K.O. geht oder wenn jemand nach einem schweren K.O. auch ein bisschen länger liegen bleibt. Ja. Das ist das, was die Leute sehen. Ja. Aber man soll es nicht für möglich halten, wenn dann die beiden Kämpfer rausgehen und sich auf dem Flur treffen, nehmen die sich in die Arme, machen zusammen Fotos, verabreden sich vielleicht noch auf einen Kaffee oder sonst irgendwas. Ja, sowas hört man immer wieder, genau. Ja. Also das ist eine sehr freundschaftliche Szene. Und gerade hier auch in Deutschland im MMA-Bereich ist es mehr eine ganz große Familie, auch bei den Boxern untereinander. Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen Einblick genommen durch dich. Eine Schlussfrage noch, war mir am Anfang nicht ganz klar. Machst du das absolut hauptberuflich oder auch noch zusätzlich zu deinen anderen Tätigkeiten als Physiotherapeut oder was auch immer? Man darf eigentlich kaum erzählen. Also meistens bleibe ich auf meinen Kosten sitzen, weil ich auch viel für Freunde arbeite. Aber ich sage im Prinzip, Leute, guck, dass mein Material bezahlt wird, dass mich jemand abholt und wieder wegbringt. Und manchmal ist auch eine Kleinigkeit noch drin. Also hauptberuflich, oder nicht? Kein Hauptberuf, von dem man leben kann. Kein Hauptberuf, von dem man leben kann. Nein. Michael, danke für deinen Anruf und für die Schilderung, die du uns hier gerade zum Besten gegeben hast. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich. Ich habe dir zu danken. Gerne. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50. Melanie ist 38. Guten Morgen, Melanie. Guten Morgen. Hallo, Melanie. Und zwar, also was mich belastet schon seit fast 20 Jahren, und zwar, ich war 21, 22 und ich wurde, also es war ein Mordversuch gegen mich mit einem Auto. Mit dem Auto? Ja, und also... Was ist da genau passiert? Also ich war mit meinem Freund, meinem damaligen Freund, war ich in so einer Kneipe. Und dann war der Typ auch da und der hat uns dann so ausgespielt und hat mich eifersüchtig gemacht. Kanntest du den denn vorher? Ich kannte den so vom Sehen her, der war halt, weil ich öfters da abgehangen habe und so. Ja. Ja, auf jeden Fall, der hat dann mir dann angeboten, mich mitzunehmen und mich dann in eine andere Disco dann abzusetzen, ne? Obwohl dein Freund dabei war? Ja, ich habe mich mit dem gestritten gehabt und habe ich den dann... gesagt, ich hätte Schluss und ich habe keine Lust mehr, ne? Ach, du hast mit deinem Freund gestritten? Ja. Ja. Und das hat der mitbekommen und der hat es ja auch provoziert gehabt in der Nacht. Und hat dir dann angeboten, komm, ich nehme dich mit in eine andere Kneipe. Genau. Und hast du es gemacht? Ja. Hast deinen Freund in der alten Kneipe sitzen lassen? Ja, weil er mit so einem anderen Tuss rumgemacht hat. Ja. Also also ich war damals halt so impulsiv halt, ne? Mhm. Und auch sehr eifersüchtig und ja. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Ja, dann bin ich mitgefahren und dann, also wenn ich jetzt die ganze Geschichte erzähle, es dauert ja die ganze Nacht dann, ne? Erzähl sie mal grob, man kann so Geschichten ja auch immer schnell erzählen. Auf jeden Fall, der hat mich dann so angefasst an meinem Oberschenkel und mir hat es halt nicht so gefallen. Ich habe gerade Schluss gemacht mit meinem Freund und dann denkt der vielleicht, dass ich mit dem gleich ins Bett hüpfe, ne? Mhm. Und ich habe das dann halt gesagt, hier, lass mal. Hab's das erste Mal gesagt, hab seine Hand weggenommen und dann beim zweiten Mal hat er es wieder probiert und dann hat er... Das war im Auto? Es war im Auto. Mhm. Und dann hat er dann habe ich ihn gebeten auf der also das war direkt so... Da habe ich schon gesagt, ja, halt an, ich brauche dich nicht, ich kann auch laufen, ne? Mhm. Dann bin ich ausgestiegen und hab mich dann so links hinterm Auto, also hinter mir war ein Auto und ich stand dann aber so halber auf der Straße und ich habe gedacht, der fährt dann an mir vorbei, ne? Mhm. Der hat mich aber dann so ich habe die Scheinwerfer dann auf mich zukommen sehen und ich war dann so geschockt und dann auf einmal, ich habe nur noch die Reifen unter mir gesehen, die zwei Autoreifen und die schlag dann mit der linken Seite auf der Straße. Das linke Bein war geschützt, aber das rechte Bein, ich habe das dann versucht wegzuziehen, also dass ich rauskomme aus den Reifen. Also hat er dich wirklich schon angefahren? Der hat mich angefahren und dann hat er mich überfahren. Hat dich dann auch noch überfahren? Und hat mich überfahren, dann hat er mich noch liegen lassen wie ein Stück Dreck. Ich habe geschrien, ich habe so Schmerzen gehabt. Ja, ist er mit dem Auto über deine Beine gefahren oder über den Oberkörper? Nee, unter die Unterschenkel. Ach Gott, Gott, Gott. Also er war wütend, dass du ihn abgewiesen hast und wollte sich da gleich auf diese furchtbare Art rächen. Ja. Dann ist er, hat er dich angefahren, hat dich überfahren und dann ist er abgehauen oder was ist passiert? Ja, der ist einfach abgehauen, hat mich einfach liegen lassen wie ein Stück Dreck. Waren da irgendwie Menschen in der Gegend? Da kam gleich ein Auto, nee, da waren keine Menschen, aber ich habe so laut geschrien, ich habe so Schmerzen gehabt, ja. Mhm. Also in dem Moment, wo er mich überfahren hatte, da war ich so unter Schock, da habe ich keine Schmerzen gehabt. Mhm. Das kann man irgendwie so komisch, also das kann man nicht so erklären. Und dann in dem Moment, wo auf einmal kamen dann die Schmerzen, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Straße noch mehr und dann hat ein Auto angehalten und dann kam auch schon ein Krankenwagen ganz schnell und dann kam die Polizei. Das heißt, die Unterschenkel waren doch wahrscheinlich völlig zertrümmert. Nee, ich hatte Glück gehabt, dass nichts gebrochen war. Ach, ja, das ist aber sonderbar. Was hatte der denn für ein Auto? Das war ein Audi, so ganz alte. Ja. Aber die ganzen Bänder waren gerissen und die Muskeln waren alle zerfetzt. Wie lange warst du dann krank oder warst du im Krankenhaus? Ich war 3 Wochen im Krankenhaus, habe ich gelegen, gelegen. Mhm. Und ja, ich hatte dann so eine Orthese. Eine Prothese? Nee, eine Orthese. Orthese, was ist eine Orthese? So eine Stütze oder was? Nee, das ist so eine Schiene ist das. Ach so. Die nennt man Orthese. Wusste ich noch gar nicht, jetzt habe ich das gelernt. Ja, und dann musste ich, also ich war 9 Monate eigentlich krankgeschrieben. Ich war also gehbehindert in dem Sinne. Ja. Und ja, dann ging das so ein paar Jahre. Also ich hatte dann Operationen. Dann, achso, es gab dann auch noch Folgewirkungen danach, Folgeerscheinungen. Ja, also vorderes Kreuzbandersatz habe ich. Mhm. Und jetzt habe ich Arthrose. Die haben ja auch ging ja vor Gericht. Ja, also wir halten mal im Fest, du bist jetzt 38, damals warst du 21, 22 ungefähr. Ja. Das heißt, die ganze letzte Zeit deines Lebens, seitdem bist du mit deinen Beinen beschäftigt und bis heute eigentlich schwer angeschlagen, kann man so sagen. Ja, auch psychisch, ne? Und psychisch natürlich auch. Du hast den angezeigt, diesen Mann? Mein Freund, also der hat mich dann gesucht durch ganz Frankfurt, weil er hat dann erfahren, weil ich habe zu der Zeit habe ich im Frauenhaus gewohnt. Also ich war eigentlich obdachlos zu der Zeit, aber Frauenhaus da. Also ich war noch jugendlich und dann hatte ich da so ein, also ich hatte dann ein Zimmer gehabt halt, ne? Mhm. Also ich habe viel durchgemacht in meinem Leben. Ich mag schon. Aber die Frage ist, wurde dieser Mann angezeigt? Ja, also mein Freund, die haben den dann gesucht in Diskotheken. Ja. Und haben den aufgefunden und haben die Polizei gerufen und haben die Polizei das Auto auch fotografiert und tralala und untersucht wahrscheinlich. Untersucht, ja, und es ging dann vor Gericht. Zu was ist der denn verurteilt worden? Also bei der ersten Verhandlung, also es ging ja über mehrere Distanzen, weil da kam ja noch, ich wurde ja dann noch hingestellt, ne, so wie als Hure. Ich stand ja dann auch so in der Bildzeitung drin, ne? Das war ja noch ein Schock drin. Das heißt, der hat das wahrscheinlich irgendwie versucht hinzubiegen und hat nicht. Der hat gar nichts gesagt, der kam zu Gericht mit einem Anzug. Bibel in der Hand, tut einen auf heilig. Bibel in der Hand? In der Bibel in der Hand und tut einen, als wäre... Der kam mit der Bibel in der Hand in den Gerichtssaal? Ins Gerichtssaal mit einem Dolmetscher und hat kein Wort gesprochen und der kann gut Deutsch und hat sich so hingestellt, das hat mich dann so aufgeregt. Ich habe mich da aufgeregt im Gericht, ja, die Richterin, die wollte mich, ich hatte den ersten Richter, der war ja so nett. Kann ich verstehen, dass man da natürlich völlig emotionalisiert ist. Zu was ist er letztendlich verurteilt worden? 2 Jahre auf 3 Jahre Bewährung. Mhm. So, und du hast deine Gesundheit verloren. Ja, und meine Psyche. Und die seelische Belastung, weil du da natürlich unter Todesangst gelitten hast in dem Moment. Ja, ich habe Trauma erlitten, ne? Mhm. Warst du denn in psychologischer Behandlung auch? Aber erst Jahre später. Ja. Also zu mir kam keiner ans Bett und hat dann gesagt, ach du armes Mädchen. Ja. Die Polizei kam ja noch zu mir ins Krankenhaus, weil ja Verdacht ja war auf Vergewaltigung, ne? Mhm. Dann war ich lieg da und hab mein Bein, ist operiert worden, ja. Die haben das auch gesehen, dann meinte ich so, nee, der hat mich versucht umzubringen. Die haben kehrt gemacht. Ja, dann kommen sie, wenn sie wieder gesund sind, wenn sie aus dem Krankenhaus rauskommen, sag ich, ja toll. Das ist ja unglaublich. Er liegt mir im Krankenhaus, hat so einen Schock hinter sich und wird dann so behandelt. Ja, ich bin also und dann auch vor Gericht. Also ich kam mir vor wie die allerletzte dreckige Hure. Mhm. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber auch vor Gericht. Ja, wieso sind Sie ins Auto eingestiegen und ne? Mhm. Ja, also Fragen muss man sich dann gefallen lassen und. Ja, das war richtig. Also das. Das war nochmal demütigend vielleicht und hat das. Ja, weil er hat ja auch am Anfang abgestritten. Ja, ja. Ich musste ja auch noch beweisen, dass er das war. Ne? Hat er denn dann ganz zum Schluss, hat das denn dann zumindest. Er hat es dann zugegeben zum Schluss, weil sein Anwalt dann zu ihm gesagt hat, Engie, der hat es dann zugegeben, dass er mich kannte. Verstehe. Mensch, Melanie, das tut mir aber sehr leid. Das ist eine heftige Geschichte, die du hinter dir hast. Ja, und ich habe ja heute, also dadurch und auch durch meine Vergangenheit, ne, musste ich jetzt meine Rente, Frührente beantragen. Mit 38, das ist ja. Wahnsinn. Ja. Ich mache mal einen Vorschlag. Du hast zwar gesagt, dass du schon in psychologischer Behandlung warst, aber ich möchte sehr gerne, dass meine Psychologin noch mal mit dir spricht. Bist du einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Vielleicht haben wir noch eine Idee oder vielleicht noch einen guten Rat, einen guten Tipp für dich. Also meine Psychologin hat auch gemeint, ich wäre ein hoffnungsloser Fall. Nein, hoffnungslos ist so schnell keiner. Jetzt ohne Scheiß, ja, weil ich habe so Depressionen, also wie soll ich das jetzt erklären? Ich sehe keinen Sinn mehr im Leben. Verstehen Sie? Das vertiefen wir mal jetzt im Hintergrund, würde ich sagen. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Einverstanden? Bitte was? Ich sag, das vertiefen wir jetzt mal im Hintergrund. Da ist ein bisschen mehr Zeit. Ach so, mit der Psychologin meinst du? Genau, jetzt? Ja. Gut, Melanie, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst dann von Magdalena, so heißt meine Psychologin, gleich angerufen. Okay. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir trotz der schwierigen Situation. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wenn es jetzt nicht zu ernst gewesen wäre. Ich musste ja immer doch irgendwo innerlich ein kleines bisschen schmunzeln, nicht wegen der Geschichte, weiß Gott nicht. Aber sie erinnerte mich so sehr an Daniela Katzenberger. Ist es euch auch so gegangen? Irgendwie so ein bisschen zumindest. Aber es ist natürlich ein schlimmes Schicksal, was Melanie hat. Das darf man da wirklich nicht drüber vergessen. Und es tut mir sehr leid und ich hoffe, dass wir ihr doch noch ein paar gute Ratschläge geben können. So, wir haben 1.33 Uhr. Hier ist Stefanie. Stefanie ist 45. Guten Morgen, Stefanie. Ja, guten Morgen. Hallo, Stefanie. Über was reden wir beide? Bitte? Über was reden wir beide? Wir reden erstmal darüber, dass ich, also ich male Gesichter. Ich bin im Bereich des Permanent-Make-ups tätig. Und ich habe ganz viele unterschiedliche Kunden, die sich bei mir melden, um etwas machen zu lassen, dass sie zum Beispiel weiblicher aussehen. Mhm. Das heißt Augenbrauen, Lippen. Ja. Und ich habe auch sehr viele Transsexuelle bei mir in Behandlung. Und Permanent Make-up heißt, du machst dann einmal was und dann bleibt das für immer? Nein, das heißt eigentlich im Grunde ist es semi-permanent. Das geht von 3 bis 5 Jahren weg. Na gut, aber 3 bis 5 Jahre ist ja schon mal ganz gut. Da brauchen wir nichts zu machen. Genau. Mhm. Also man muss sich nicht schminken oder es ist auf jeden Fall eine Arbeit, wo ich sagen kann, es wird auch vieles hergestellt, was vielleicht die Natur nicht mehr ganz so gegeben hat. Zum Beispiel? Das heißt auch viele Krankheitsmerkmale. Ja. Das heißt auch im körperlichen Bereich, wenn irgendwelche Narben entstanden sind. Behandelst du denn ausschließlich das Gesicht? Nein. Ich bin ganz körperlich tätig, das heißt also Narbenretuschierung auf jeden Fall, zum Beispiel wenn eine Brust gemacht worden ist mit Narben und auch wenn eine Brust abgenommen worden ist, das heißt, ich kann also eine Brustwarze wieder optisch herstellen mit das, ganz vielen Farben. Ach, das geht. Das geht. Aber es ist eine reine optische Täuschung dann. Es sieht aus wie eine Original-Brustwarze, ist aber keine. Also ich kann natürlich nicht ich kann den Hof herstellen, muss man genauer sagen, den Hof herstellen, aber nicht die Brustwarze an sich. Mhm. Aber von der optischen Symmetrie wird es dann eben halt wieder hergestellt. Das heißt, auch wenn eine Frau sich nicht entscheiden würde für einen Brustaufbau, dann trotzdem das symmetrisch von der Optik her wieder hergestellt wird. Hat dieser Beruf eine ganz spezielle Bezeichnung? Das heißt permanent. Das heißt, das Problem ist bei diesem Beruf, dass er nicht rechtlich geschützt ist. Mhm. Aber ich vermute, es ist keine staatlich anerkannte Ausbildung. Bitte? Es ist keine staatlich anerkannte Ausbildung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du so eine Kosmetika-Ausbildung sicher hast als Grundlage, oder nicht? Nein. Nein. Also ich habe mich dann weitergebildet. Ja, ich bin Kosmetikerin und habe eben halt gesagt, ich muss im gesundheitlichen Bereich mich irgendwie fit machen. Mhm. Das Problem in diesem Bereich ist, dass man eigentlich sich irgendwo ein Wochenende dieser Ausbildung oder dieses Seminars bedienen kann, bei eBay ein Gerät kaufen kann und dann eben halt loslegen kann. Achso, das ist Learning by Doing dann. Ja, so muss man ganz dann, toll. Ja. Und das ist für mich ein ganz, also ein ganz grober Verstoß, sag ich mal so. Und man kann eben halt mit meinem Beruf, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema, man kann am Körper sehr gut arbeiten und man kann natürlich auch sehr viel Schindluder damit anrichten. Zum, ne? Zum Beispiel? Das heißt, wenn ich einer Frau, die keine Augenbraue hat, dementsprechend etwas Diabolisches dann irgendwie aufzeichne und es ist eine schüchterne Persönlichkeit, dass dann... Und die hat das dann? Genau, die hat das dann. Fünf Jahre. Ja. Und kann dagegen nichts machen. Das kann man doch nicht weglasern oder so zur Not. Also weglasern heißt Narbenbildung. Also geht eben halt nicht wieder weg. Also es ging wahrscheinlich zur allergrößten Not ging es weg, aber das wären neue Verletzungen und man würde der Person mehr schaden als nutzen damit. Ganz genau. Man kann jemanden wirklich damit entstellen. Und zwar richtig. Also es ist auch ein Eingriff in die Persönlichkeit. Also musst du doch eigentlich mit den Frauen, wenn es Frauen sind, oder vielleicht kommen auch Männer zu dir, vorher das genau aufmalen oder denen Beispiele sagen, so und so, oder vielleicht mit einem Wachsstift, den man dann wieder entfernen kann, erstmal das vorzeichnen und ihnen sagen, so und so könnte es aussehen, wollen sie es so? Das wird auch gemacht. Also ganz, wenn die Frau reinkommt, da ist natürlich ganz wichtig, dass ich eben halt ein Gespür dafür habe, welche Persönlichkeit kommt in den Raum rein. Und dann wird halt vorgezeichnet. Und wenn die Frau dann sagt, das habe ich mir so vorgestellt, jetzt kommen wir wieder von Katzenberger, ich möchte die Augenbraue da auf der Stirn haben, das würde nach meinem Empfinden nicht gehen und das würde ich auch nicht machen. Kommen denn zu dir auch prominente Leute? Du brauchst keine Namen nennen, das solltest du nicht, aber es kommen prominente. Ja, und es kommen vor allem auch Männer. Ja, das erzähl ich mal. Was lassen denn Männer? Wir bleiben mal im Gesicht. Was machen die im Gesicht? Was lassen die im Gesicht bei dir machen? Die machen Wimpernkranzverdichtung. Das heißt, man kann also am Auge eine Färbung anbringen bei den Wimpern, die rauskommen, dass es aussieht, als wenn das verstärkte Wimpern sind. Und das kann man mit verschiedenen Farben machen. Und das sieht man nicht, wenn man ganz nah an den Mann rangeht, sieht man nicht, dass das gemalt ist. Nein. Nein. Ja. Also das ist die Frage der Kunst. Aber was ich heute eben noch sagen wollte, ist, was mir viel wichtiger ist, dass es eben halt auch sehr viele Männer gibt, die sich im Frauenkörper wohler fühlen und die auch transsexuell sind. Ja. Und denen ein Gesicht zu geben, dass sie von diesem männlichen Aussehen zurückkommen auf die weibliche Ausstrahlung. Ja. Wo du jetzt so eine Fachfrau bist, schade, dass ich dich nicht sehen kann. Dann hast du wahrscheinlich an dir selbst auch diverse Dinge gemalt. Also du kannst mich sehen, weil ich habe es in der Redaktion hinterlassen, wie ich aussehe. Ach so, du hast es. Ja, da kann ich mir das gleich mal angucken. Oder haben wir? Haben wir eine Einblendung? Ich glaube nicht. Nee, für die Sendung eben nicht. Nein, okay. Das kannst du angucken, aber ich sehe halt sehr weiblich aus. Und ich hatte angerufen, weil ich auch sagen wollte, dass ich zwar sicherlich als Frau geboren wurde, aber ja, und... du bist auch transsexuell? Nee. Aber das Problem ist eben halt, was soll ich sagen, also ich habe versucht, meinem männlichen Körper trotz Frau sein ein weibliches Aussehen zu verleihen. Okay, das ist kompliziert. Das heißt, du siehst, wenn ich dich ansehen würde, total feminin aus. Ja. Du hast Busen. Absolut gemachten Busen. Absolut gemachten Busen. Absolut super toll, oben herum ganz toll. Ganz super. Jetzt gehen wir mit der Kamera mal ein bisschen weiter runter. Was ist unten? Bist du Frau oder Mann? Ja, das ist eben genau, deswegen hatte ich auch angerufen. Das ist nämlich genau mein Problem gewesen, ganz, ganz viele Jahre. Und zwar, ich habe mich immer geschämt, wie ich untenrum aussehe. Für mich als Frau ist es ein sehr männliches Genital. Also du hast einen Penis? Im Kleinstformat, ja. Im Kleinstformat. Du hast keine Scheide, du hast einen Penis. Im Kleinstformat. Wenn man so ausdrücken will, ja. Ich habe mich immer deswegen geschämt. Du möchtest das gar nicht so benennen. Ich merke das. Du bist so schüchtern, das zu bejahen. Du magst das gar nicht hören. Nee, das ist für mich so, das ist für mich jetzt zu doll ausgedrückt. Also, ja. Das, ich möchte nicht ins Detail gehen, aber es ist wirklich so, dass ich es als solches empfinde, ja. Mhm. Und ich habe jetzt ganz große Probleme gehabt in meinem Frausein, auch für andere Frauen, ja, mich selber zu finden. Wie kam es denn oder wie kommt es, dass du nie an einen operativen Eingriff gedacht hast? Oder hast du gedacht? Habe ich gedacht, ja. Und warum hast du dich dagegen entschieden? Also ich habe mich dann irgendwann dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich würde es ja natürlich für mich machen. Ich bin von mehreren Schönheitsoperateuren, also von einem zum anderen gelaufen. Und der Eingriff wäre wieder eine Operation gewesen. Ja, eine große Operation. Eben. Mhm. Und das wollte ich für mich dann nicht. Das kann ich verstehen. Da hätte ich auch Angst vor so einem großen Eingriff. Wir reden jetzt ganz offen und darf ich dich auch offen fragen, wie geht das denn im sexuellen Bereich? Du bist mit Männern zusammen, oder? Also ich sag mal so, es ist nicht unten so, dass man es jetzt nicht falsch versteht. Ich bin unten, also ich bin zwar Frau, aber irgendwie mit ganz großen Schamlippen und einem, ja, also das möchte ich jetzt nicht weiter ausholen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was man äußerlich, wenn man mich sehen würde, da denken würde, es ist ein kleiner Penis, ja. Ach so, du hast auch Schamlippen, das heißt, du bist, beides, ja, ja. Beides ist da. Ja, genau. Ach, das. Ah, jetzt verstehe ich. Ganz genau. Jetzt deswegen, ich wusste immer gar nicht, also mit Männern war ich zusammen und das war auch ganz toll, weil ich ja obenrum Frau bin, absolut Frau, sehr feminin, keine Frage. Aber ich habe mich, wie gesagt, immer so unten herum. Wie geht das? Wenn du dann bist du im Moment mit einem Mann zusammen? Nein. Nein. Aber wenn du warst sicher schon sehr oft mit jemandem mal zusammen. Wie reagieren die Männer, wenn die sehen oder wenn sie es dann irgendwann doch sehen, dass diese Frau unten nicht so ist, wie sie die Frauen eigentlich kennen? Geschockt. Ja, geschockt und dann laufen die weg oder was? Nö, dann kommt eben halt meine Oberweite. Ach so. Die wirklich sehr schön, eben, das ist genau das, also oben herum ist, wie gesagt, alles so toll, dass jeder Mann eigentlich vom Stuhl springt. Ach so, dann macht die Oberweite das wieder wett. Richtig, genau. Aber ja. Erstmal ist jeder Mann geschockt. Gibt es auch Männer, die genau auf so etwas Ungewöhnliches von der Natur, ist das ja ungewöhnlich, so etwas, darauf stehen? Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Hast du noch nicht erlebt? Nee, also ich glaube, da ist mein Inneres und meine Art eigentlich die entscheidende, die sich die Männer dann verliebt haben. Also da war das andere entscheidender als dieses unten herum. Wenn die dann geschockt waren, sind die dann aufgrund der Oberweite dann in der Regel doch bei dir geblieben oder gab es auch welche, die dann weggelaufen sind? Nee, sind bei mir geblieben. Immer dabei geblieben? Ja. Kannst du auch den Geschlechtsakt so vollziehen, wie das eine normal gebaute Frau, sage ich, also ich will dich nicht diskriminieren, wie das da funktioniert, geht das bei dir? Ja, das geht. Ja, das geht auf jeden Fall, ja. Aber es ist eben halt immer die Entscheidung gewesen, dass ich gesagt habe, das war auch vom Gefühl her, weil ich, wie gesagt, sehr schmal gebaut bin und ich bin ja nun 1,83 groß und habe 90, 74 und dann kommt nochmal 90, also ich bin in dem Sinne ein Modelmaß. Und entscheidend war für mich, dass ich eine Frau kennenlernte. Und diese Frau mir das Gefühl gegeben hat, dass ich gut bin, wie ich gebaut bin. Ach so. War das eine Frau, die so gebaut war wie du? Nein. Nein, eine ganz normale Frau. Und, naja, entschuldige. Was heißt normal? Also, ich würde sagen, eher üppig. Ja. Und ja, entschuldige, das ist wirklich blöd ausgedrückt. Ja, das heißt, wie gesagt, normal. Ja. Nein, sehr üppig. Und die hat dann zu dir gesagt, Mädchen, oder nimm dich so an, wie du bist. Du bist eine Frau und so, wie du bist, bist du auch gut so. Ganz genau. Ja, das ist doch toll. Solche Menschen muss man finden. Aber den Busen hast du denn trotzdem aufbauen lassen noch? Nicht noch mehr, das war ja vorher schon gegeben. Ach so, das ist Natur. Nee. Achso, ich verstehe. Ich hatte vorher gar nicht. Ich war noch nicht mal ein A-Körbchen. Gar nichts. Ja. Ich könnte mir vorstellen, Stefanie, dass du dann auch eine schwierige so Metamorphose in deinem Leben hinter dir hast, bis du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist und dich wohlfühlst. Eine schwierige Entwicklung hast du hinter dir. Ja, das stimmt, weil mein erster Freund war homosexuell. Kein Wunder, wenn man aussieht wie ein Mann. Ja. Also ich bin dann eher von Schwulen angesprochen worden. Mhm. Du bist jetzt 45, da ist das Thema bald vom Tisch, nicht ganz, aber bald. Könntest du auch Kinder kriegen oder hättest du Kinder kriegen können? hätte ich bekommen können, war aber nie die Frage, weil ich keine lange Partnerschaft hatte, wo Kinder ins Leben gepasst haben. Ah, verstehe. Herr Schmelemi, das ist interessant, mit dir zu reden. Du hast von einem ungewöhnlichen Beruf erzählt, du hast von dir als ungewöhnliche Person erzählt. Das ist ja interessant alles. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Unsere Zeit ist nämlich gleich schon wieder rum. Okay, keine Frage. Also ich wollte nur sagen, dass jeder, der ein Problem hat, ich habe nämlich gerade dieses Thema mit den Narbengeschichten da gehört. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass auch eine Person, die vielleicht wirklich Probleme hat, mit dem Gesicht umzugehen und einfach sich weiblicher fühlen möchte und ist vielleicht ein Mann, das wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen, dass es wirklich Möglichkeiten gibt. Ja, das ist ja gut, der Hinweis. Das zu gestalten, mit Augenbrauen, aber mit kleinen Mitteln, dass man sich da wirklich besser fühlt. Jetzt brennt noch eine kleine Frage. Bitte keine Namen. Du hast gesagt, jetzt kommen auch prominente Leute zu dir, auch Männer, auch prominente Männer. Ja. Nur so eine Frage mal. Sind da auch Fußballer drunter? Ja. Das finde ich sehr lustig. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, Stefanie. Ich danke dir. Das darf ich auch gar nicht, weil sonst wäre es nicht für mich gefährlich. Also nein, das darf man nicht. Es sind wirklich einige, und zwar, es geht über den ganzen gesamtdeutschen Bereich, also Deutschlandbereich, also gerade im hohen Norden hier. Und das muss auch keiner wissen, aber es können Narben sein, wo die Augenbrauen rausgefallen sind und Kleinigkeiten, aber es ist eine unheimlich interessante Sache. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich wünsche alles Gute, Stefanie. Gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.47 Uhr. Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Diese Nacht vergesse ich nie. Was habt ihr in einer Nacht schon mal Extremes erlebt? Vielleicht krassen Sex, vielleicht Sex, vielleicht heftige Gewalt. Vielleicht habt ihr eine gruselige Begegnung in einer Nacht gemacht und sagt deshalb, diese Nacht vergesse ich meinen Lebtag nie. Vielleicht hattet ihr in einer Nacht mal panische Angst oder habt vielleicht ein UFO gesehen oder irgendwie einen Außerirdischen oder hat eine Nacht schon mal euer ganzes Leben verändert, vielleicht auch im positiven Sinne. Wenn ihr gerne mit mir über so eine heftige Nacht reden wollt, dann meldet euch bitte schon an unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist das Thema an während der Sendung oder gern auch vor der Sendung. Diese Nacht vergesse ich nie. Unser Thema nächste Woche Mittwoch. Weiter mit der freien Themennacht. Herzlich willkommen, Gisela, 50 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Gisela. Weswegen rufst du an? Ich habe eine Tochter von einem Mörder und das habe ich erst erfahren, als ich im 5. Monat schwanger war. Die Tochter ist natürlich inzwischen erwachsen und sie leidet darunter. Du warst im 5. Monat schwanger und da hast du es erfahren. Was hat dieser Mann gemacht? Er hat einen Raubüberfall begangen und hat sich verkleidet. Also er ist mit einem Motorrad zu einem Kiosk gefahren, hatte einen Helm auf und hat den Überfall gemacht, hat einen Familienvater, einen Vater von zwei Kindern erschossen für... Ja. Einen geringen Geldbetrag hat. Wenn es nur ein Kiosk war, dann war ja da nicht viel zu holen. Da war nicht viel zu holen, nein. Mhm. Und ist dann mit einem Mercedes geflüchtet. Und das habe ich aber alles nur erfahren, weil es sich so verhielt, ich wollte dieses Kind bekommen, er wollte das Kind nicht und um mich unter Druck zu setzen, war er unbekannt verzogen und dann hat seine Cousine mich aufgeklärt und hat gesagt, hör mal, wein nicht um diesen Mann, der ist keine Träne wert, dies und jenes hat er gemacht. Als ihr dazu, wie lange wart ihr zusammen? Ja, mit Unterbrechungen 2 Jahre. Hatte er da schon die Strafe abgesessen? Hatte er. Er war in der Forensik und ich habe dann nur erfahren, dass er immer mal wieder zu einem Bewährungshelfer musste, aber auch erst im 5. Schwangerschaftsmonat. Und er wollte das Kind nicht? Er wollte das nicht. Mit welcher Begründung? Und gar keine. Er wollte einfach nicht. Später hieß es so. Und das, meine Tochter hatte sich halt eben auch ungeplant angemeldet, aber... Lass mich nochmal fragen, Gisela, als du dann, man ist ja, man schwanger ist sowieso in einer besonderen emotionalen Grundstimmung. Da ist ja, ja alles anders als sonst normal im Leben. Als du diese schockierende Nachricht gehört hast, was hast du denn da spontan gedacht? Ich war... Es war nachts, das würde fast zu nächster Woche passen von dir zu dem Thema. Mhm. Ich habe das nachts erfahren und das hat körperlich die Auswirkung gehabt, dass ich das Kind fast verloren hätte. Mhm. Ich musste dann operiert werden, weil ich sofort Wehen bekommen habe. Ach du lieber. Das war so ein Schock. Ich habe Ideen gehabt, irgendwann auch dann nachher, dass ich das Kind raushole und es wäre ein Junge und ich wollte es nicht haben. Und zum Glück habe ich eine Tochter bekommen. Ich dachte, das war irgendwie schon so eine Vorstellung, die war nicht gut. Gut, dass du eine Tochter bekommen hast. Hast du dieses Kind, als es dann auf die... Ist es dann normal nach 9 Monaten zur Welt gekommen? Oder nein, etwas zwei Wochen zu früh, aber gesund. Und hast du es gleich annehmen können? Ja. Ja, das war gar kein Thema. Du hast es in den Arm nehmen können und lieb haben können. Also die Hebamme hat gesagt, nun kriechen Sie nicht in dieses Kind hinein. Sie haben das Kind ja noch lange genug. Und ich hatte vorher nicht unbedingt ein leichtes Leben. Ich habe das eben schon mal jemand erzählt. Ich bin selber missbraucht worden von meinem Großvater. Ich bin vergewaltigt worden. Mein erster Freund hat sich den Kopf weggeschossen mit einer abgesägten Schrotflinte. Mein erstes Kind habe ich verloren. Und so, und Gisela, wenn meine Tochter du bist... Meine Tochter ist meine ganze Freude gewesen, 20 Jahre lang. Da hast du deine Tochter alleine aufgezogen. Ja. Wann hat denn deine Tochter von ihrem Vater erfahren? Wie alt war sie da? Ich habe sie gesagt, weil die Familie, meine Familie ist so böswillig gewesen. Meine eigene Familie, ihre Cousine, die Cousine von meiner Tochter sagt zum Beispiel Mörderbalg und sowas. Und ich musste ihr beizeiten, weil es solche böswilligen Menschen gibt. Mhm. Da kommt ein Kind auf die Welt, das kann doch überhaupt nichts dafür. Überhaupt nichts. Was wer Vater ist, wer die Mutter ist oder was. Mhm. Und da habe ich es ihr ungefähr, als sie 12 war, habe ich es gesagt, damit niemand kommt und sie erpressen oder mich erpressen kann und uns erpressen kann. Das finde ich auch eine sehr richtige Entscheidung von dir, dass du das so gemacht hast. Ich stelle mir das nur sehr schwer, vor einem 12-jährigen Kind das zu erklären. Wie hat das Kind darauf reagiert? Sie hat immer so mich angesehen als Mutter und Vater. Mhm. Wir waren auch ein super Team irgendwie. Mhm. Wir haben uns immer gut verstanden. Also hat sie es gar nicht als so schlimm aufgefasst, weil sie dich ja hatte? Ja, bis sie dann nachher, jetzt ist sie ja erwachsen, sie hat studiert und ist Magistra und studiert noch weiter. Mhm. Aber sie macht sich immer solche Sorgen, was die Professoren denken könnten, was die Menschen denken könnten. Und ich weiß, die Menschen sind brutal. Mhm. Ja, aber weil ich es aus der eigenen Erfahrung ja auch kenne. Ich war ja auch selber, ich war mal Opfer. Mhm. Und aber lass mich mal sagen, Gisela, möchte ich zwischendurch sagen, dass ich das so sehr, sehr berührend finde, dass du mit so einer großen Liebe dieses Kind angenommen und aufgezogen hast. Du hast alles richtig gemacht, denn du hast die richtige Einstellung. Das Kind konnte doch nichts dafür. Nein, ich habe immer mein Mäusele zu ihr gesagt. Ich sage auch jetzt noch, sie ist erwachsen, sie ist 27 Jahre. Ich sage immer mein Mäusele, wenn sie nicht da ist natürlich. Mhm. Ja, wenn ich an sie denke, das ist mein Mäusele. Du hast wahrscheinlich durch all deine Liebe all das wettgemacht und gut gemacht, was sie sonst vermisst hätte in ihrem Leben. Ich finde es eine ganz tolle Sache, dass du dich so verhalten hast und dass ihr offensichtlich auch so eine enge Bindung aneinander habt. Und es tut mir so leid, dass ihr solche Drecksleute in eurer Umgebung habt. Ich sage das bewusst so, das sind Drecksmenschen, die einem kleinen Kind hinterher sagen, du bist ein Mörderbalg. Das ist so böse und so schlimm ist das, dass mir die Worte fehlen. Ja, sie haben, also meine Schwester ist sogar mal hingegangen, meine jüngere Schwester, und hat böse SMS geschrieben. Mhm. Und meine Tochter hat sich gar nicht getraut, mir das zu sagen. Mhm. Ja. Ich verstehe aber nicht, wieso hat deine Tochter Angst, dass ihr Professor erfährt, dass ihr Vater ein Mörder ist? Hat sie? Ja, der hatte irgendwie schon mal versucht, über die Universität an sie heranzukommen auch. Ach so, der Vater? Ja. Wir haben ja die ganze Zeit auch versteckt. Er hatte gedroht, uns was anzutun, schon in der Schwangerschaft, als ich schwanger war. Das heißt, ihr habt die ganze Zeit auch in der Angst gelebt, dass dieser Mann irgendwie nochmal kommt. Ja, wir sind mehrfach umgezogen. Ach du lieber Gott. Der war ja in der Forensik gewesen, ne? Dann hast du ein Leben in Angst hinter dir. Es war immer schwierig, das zu überspielen. Ich verstehe. Lebt deine Tochter im Moment auch noch bei dir in der Wohnung? Nee. Nein. Nee. Die ist irgendwo weg, studieren und macht ihr Leben. Ja, aber wir haben regelmäßig Kontakt. Ja, natürlich. Jetzt ist sowas ist ja so schwer für eine Mutter und auch für das Kind. Habt ihr euch denn mal richtig professionelle Hilfe geholt, um das besser zu verarbeiten? Ich selber ja. Also durch meine Vergangenheit mit Missbrauch, Vergewaltigung und habe ich Hilfe gehabt. Sie und nicht. Diese Last, denke ich immer, die ist auch noch auf den Schultern meiner Tochter. Mhm. Sie weiß, dass ihre Mutter so viel erlebt hat. Aber deine Tochter war nie bei einem Therapeuten. Ich habe ihr dazu immer geraten. Es gibt ja auch an der Universität Leute, mit denen man anonym sprechen kann und sowas. Und würde ich das spontan auch sagen, das würde ich ihr auch raten, deiner Tochter das zu machen. Das ist schwierig, weil sie da so eine, keine besonders positive Einstellung zu hat. Weil sie irgendwie so... Ich mach mal einen Vorschlag. Argumentationshilfe kriegst du jetzt von meiner Psychologin. Ja. Die kann dir das noch besser erklären, was du wiederum deiner Tochter erklären könntest für den Fall. Schwierig. Meine Tochter ist dreimal so intelligent wie ich. Naja, auch manchmal hat das mit Intelligenz gar nichts zu tun, sondern mit gesundem Menschenverstand. Gisa, wir werden dich jetzt mal gleich zurückrufen. Ich freue mich sehr, dass ich dich kennengelernt habe und habe wirklich Hochachtung vor deiner Lebensleistung. Du hast ein schweres Leben gehabt und hast alles mit deiner Tochter richtig gemacht. Das finde ich sehr, sehr schön und sehr toll. Danke. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena meldet sich gleich bei dir. Ja, okay. Von Herzen alles Gute. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist Michael. Michael ist 63. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist an und für sich der Neonazi. Vor einem Tag oder vor zwei Tagen hattest du mit ihm gesprochen. Ja. Und ich fand das auch völlig angemessen, ihm eine Plattform oder eine Perspektive zu bieten, um aus der Nazi-Szene herauszukommen. Das war ja auch sein Anliegen. Ja, das war zu bemerken. Und auch wenn seine Art, mit dir zu reden, als wärst du bei ihm zu Gast, du am Anfang drauf eingegangen bist, fand ich es ganz toll, dass du ab einem bestimmten Punkt, die waren jetzt Namen nicht europäischer Nobelpreisträger und so weiter, nicht gerade parat. Genau, genau. Aber als er dann nicht bereit war, vom Standpunkt, also von der Haltung, von der Lebenshaltung Nationalsozialismus abzurücken und irgendeinen Zweifel zu äußern, dass du ihm dann die Plattform entzogen hast, das fand ich ganz toll. Darüber habe ich mich gefreut. Ja, danke schön. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass Leute, die keine Zweifel an ihren Haltungen haben, das ist zwar erstaunlich bei einem Nationalsozialisten. Ich muss leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Schön, dass du angerufen hast. Danke dir vielmals. Alles Gute. Tschüss. Das war's für diese Woche in der Technik heute. Valentin Kircher. Nächste Woche Montag sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis Montag. Bye, bye.